Vielleicht lag es an der Art, wie Atreo ihm zuhörte, dass auch ihm selbst die gewöhnlichsten und alltäglichsten Dinge nach und nach gar nicht mehr so alltäglich vorkamen, sondern so, als enthielten sie alle ein Geheimnis, das er nur nie bemerkt hatte. Schließlich wusste er nichts mehr. Ihm fiel nichts mehr ein, was er noch hätte erzählen können. Es war schon spät in der Nacht, das Feuer war heruntergebrannt. Die drei Herren schnarchten leise. Atreo saß mit reglosem Gesicht und schien in Nachdenken versunken. Bastian streckte sich aus, wickelte sich in seinen Mantel und war eben am Einschlafen, als Atreo leise sagte, »Es liegt an Aurin.« Bastian stützte den Kopf auf eine Hand und sah den Freund schlaftrunken an. »Was meinst du damit?« »Der Glanz«, fuhr Atreo fort, »als spreche er zu sich selbst«, »wirkt bei unser einem anders als bei einem Menschenkind. Wie kommst du darauf? Das Zeichen gibt dir große Macht. Es erfüllt ja alle deine Wünsche, aber zugleich nimmt es dir etwas, die Erinnerung an deine Welt.« Bastian dachte nach. Er empfand nicht, dass ihm etwas fehlte. »Grau Graman hat mir gesagt, ich muss den Weg der Wünsche gehen, wenn ich meinen wahren Willen finden soll. Und das heißt die Inschrift auf Aurin. Aber dazu muss ich von einem Wunsch zum nächsten gehen. Ich kann keinen überspringen. Anders kann ich in Phantasien überhaupt nicht weiterkommen«, hat er gesagt. »Dazu brauche ich das Kleinod.« »Ja, es gibt dir den Weg und nimmt dir gleichzeitig das Ziel.« »Na, Mondenkind wird schon gewusst haben, was sie tat, als sie mir das Zeichen gab. Du machst dir unnötig Gedanken, Atreo. Ganz bestimmt ist Aurin keine Falle.« »Nein, das glaube ich auch nicht. Jedenfalls ist es gut, dass wir schon auf der Suche nach dem Weg in deine Welt sind. Das sind wir doch, nicht wahr?« »Ja, ja«, antwortete Bastian schon halb im Schlaf. Mitten in der Nacht erwachte er von einem eigentümlichen Geräusch. Er konnte sich nicht erklären, was es war. Das Feuer war erloschen und völlige Dunkelheit umgab ihn. Dann fühlte er Atreus Hand auf seiner Schulter und hörte ihn flüstern. »Was ist das?« »Ich weiß auch nicht«, flüsterte er zurück. Sie krochen zum Eingang der Höhle, von wo das Geräusch kam, und horchten genauer hin. Es klang wie ein unterdrücktes Schluchzen und Weinen aus unzähligen Kehlen. Doch es hatte nichts Menschliches und noch nicht einmal Ähnlichkeit mit tierischen Klagelauten. Es war wie ein allgemeines Rauschen, das manchmal zu einem Seufzen anschwoll, wie eine aufschäumende Welle und dann wieder verebbte, um nach einiger Zeit von Neuem anzuschwellen. Es war der jammervollste Ton, den Bastian je gehört hatte. »Wenn man wenigstens etwas sehen könnte.« »Warte«, antwortete Bastian, »ich habe doch Al-Zahir.« Er zog den leuchtenden Stein aus seiner Tasche und hielt ihn hoch. Das Licht war mild wie das einer Kerze und erleuchtete den Talkessel nur schwach, doch genügte dieser Schimmer, um den beiden Freunden ein Bild zu zeigen, bei dem sich ihnen vor Abscheu die Haut kräuselte.